ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo, wir sind wieder da. 100 Jahre Hörspielgeschichte nachgehört. Wenn ich sage wir, meine ich Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo Jörg. Hi. Du hast heute mal speziell was dabei, weil du mir auch gesagt hast, du bist so ein Ingeborg Bachmann-Fanboy. Absolut. Und Zikaden, das Stück, um das es jetzt geht, ist eines der Hörspiele, das Bachmann geschrieben hat, ist von 1955 in der Produktion, damals vom NWDR gesendet. Und kleiner Handlungsabriss. Ja. Wir sind auf einer Insel. Es gibt Begegnungen zwischen verschiedenen Menschen. Also es gibt einen Gefangenen und einen Robinson. Und es gibt vor allem Antonio, der uns so durchleitet. Der ist wie der rote Faden. Und der trifft verschiedene Menschen auf der Insel und unterhält sich mit ihnen. Man könnte auch sagen, sie unterhalten sich mit ihm. Es sind fast Monologe und er antwortet nur mit Ja und Nein. Ja, er muss einiges auch ertragen. Ich fand manche sprecherische Haltung bzw. Personenhaltung ihm gegenüber schon ganz schön fraglich. Ja, und wen gibt es da so? Mr. Brown und Mrs. Brown, die auf der Insel sind. Mhm. Es gibt Salvatore, das ist so ein bisschen so ein hängengebliebener Künstler, und Alki und noch viele andere, auch ein Prinz Ali. Also da merkt man auch so ein bisschen die Zeit von Bachmann und man merkt auch so ein bisschen exotisierende Klischees, die zum Tragen kommen. Aber vor allem ist es so, dass sie eine ganze Gesellschaft eigentlich auf dieser Insel abbildet, kommt mir vor. Also die sind da alle zurückgezogen aus verschiedenen Gründen. Also na, Mr. Brown zum Beispiel hat seinen Sohn im Krieg verloren, Mrs. Brown ist schon in der x-ten Ehe. Ja, und das ist eigentlich die Stärke, finde ich, auch von Ingeborg Bachmann grundsätzlich, die wir in diesem Hörspiel merken, Gesellschaft poetisch abzubilden und zu verdichten und uns auch anzusprechen. Also ihr HörerInnen werdet gleich hören, dass sie uns auch anspricht zwischendurch. Also der Erzähler, den es nämlich gibt, spricht sogar die Hörenden an und sagt, erinnere dich. Also es ist so eine ganz irre Mischung, finde ich, aus einem Porträt der Zeit, der Gesellschaft und ja, auch so eine Ansprache an die Menschen. Aber hast du zum Beispiel eine Ahnung, Zikaden, es wird ja dann doch irgendwie gegeben, es wird dann geklärt, warum Zikaden der Titel ist, aber das ist unheimlich am Anfang. Also der Ruf der Zikaden, der Schrei, der wird mir dann irgendwann eben auch von ihr erklärt. Ja, so ein bisschen existenzialistisch auch fast, ne, angehaucht. Also das ist so in dieser Nachkriegszeit letztlich auch. Mhm. Was haben die Menschen erfahren und wie gehen sie damit um und können sie darüber sprechen oder nicht? Oder verstummen sie irgendwann? Zikaden ist aber auch ein gutes Stichwort, weil die Komposition ist ja so ganz prägnant auch, also sehr dramatisch auch, von Hans-Werner Henze, mit dem Bachmann auch eine lange Arbeitsfreundschaft und auch überhaupt Freundschaft hatte. Und wir wollen nicht spoilern, aber was die Zikaden am Schluss sind, das hören wir im Laufe des Stücks. Mich haben zwei Sätze aber trotzdem noch total fasziniert und es ist schön, wenn man vielleicht drauf lauschen kann. Bitte. Das ganze Leben ist ja der Versuch, es zu behalten, und die Schönheit sucht den Tod. Das fand ich ganz stark. Ton ab. Erklingt eine Musik, die wir schon einmal gehört haben. Aber das ist lange her.